Thanks for coming tonight. Danke fürs Kommen heute. Let's turn to 1 Samuel chapter 9. Schlag bitte 1. Samuel Kapitel 9 auf. And we'll pray. Und dann beten wir. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Thank you for the Holy Spirit that works in our hearts. Danke für den Heiligen Geist, der in unseren Herzen arbeitet. And we just bow our hearts before you. Und wir beugen unsere Herzen vor dir. In humility and ask you to bless these words to our hearts. Und wir bitten dich, dass du diese Worte zu unseren Herzen segnest. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Okay, 1 Samuel chapter 9. 1. Samuel Kapitel 9. We're speaking about Saul. Wir sprechen über den Saul. And Saul is chosen by God to be king. Und Saul wurde ausgewählt, von Gott König zu sein. God did not like the fact that Israel wanted a king. Gott hat diese Tatsache nicht gemocht, dass Israel einen König wollte. He says, if you have a king over your life, that king will take and take and take and take and take. Er hat gesagt, wenn ihr einen König über eurem Leben habt, dann wird dieser König nehmen und nehmen und nehmen und nehmen. And this speaks of someone who puts us under the law. Und das spricht von jemandem, der uns unter das Gesetz stellt. Happens in churches all across the world. Das passiert in Gemeinden auf der ganzen Welt. Leaders who are leading churches. Leiter, die Gemeinden leiten. Putting people under law. Die Leute unter das Gesetz geben. Taking, taking, taking, taking. Und einfach nehmen und nehmen und nehmen und nehmen. And then you will cry out. Und das heißt, und ihr werdet dann rausrufen, schreien. And they wanted to be under a king. Und sie wollten aber unter einem König sein. It's strange that there's church people who want the pastor to be a king. Und es ist eigenartig, dass es Leute in Gemeinden gibt, die wollen, dass ihr Pastor ihr König ist. Even stranger, there's pastors who want to be the king. Und noch eigenartiger, dass es Pastoren gibt, die der König sein wollen. Who want to spend their life dictating to people what they should do. Die ihr Leben damit verbringen wollen, den Leuten zu diktieren, was sie tun sollen. I can't imagine that somebody would want to do that. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand das gerne tun möchte. I think you have to have a really poor self-image. Ich glaube, du musst wirklich ein schlechtes Selbstbild haben. And really get off on this. Und wirklich sehr da vom Weg abkommen in dieser Sache. It's not from the Lord. Weil es einfach nicht vom Herrn ist. And Paul said in Galatians, und Paulus sagt im Galaterbrief, chapter 4, he says, tell me in verse 21, you who want to be under law, in Kapitel 4, Vers 21, sagt mir, ihr, die unter dem Gesetz sein möchtet. Do you understand the law? Versteht ihr das Gesetz? How about this? Tell me, you who want to put people under law. Und wie wär's damit, ihr, die ihr Leute unter das Gesetz stellen Do wollt? You understand the law? Versteht ihr das Gesetz? This happens more often than not. Das passiert viel öfters, als dass es nicht passiert. Now what God does here is he gives them a king, the best king he could find. Und was Gott hier macht, ist, dass er ihnen einen König gibt, und zwar den besten König, den er finden konnte. According to their mindset. Nach ihren Gedankengut. He's going to bring David in later. Er würde dann David eben später reinbringen. But according to them, aber ihnen gemäß, from among them, und von ihnen heraus, he's going to pick the number one person from the whole country. Wollte er eben die Nummer eins, also die beste Person vom ganzen Land heraussuchen. And he's going to prove the point. Und er wollte einfach seinen Punkt machen, even under the best conditions, dass auch unter den besten Umständen, with the very best person, mit der besten Person, it's still not gonna work. Dass es trotzdem nicht funktionieren wird. And there's people who want to prove God wrong. Und es gibt einfach Leute, die beweisen wollen, dass Gott falsch liegt. There's people who will marry an unbeliever, es gibt Leute, die einen Ungläubigen heiraten, on purpose, absichtlich, and believe that they can prove God wrong. Und einfach glauben, dass sie beweisen können, dass Gott da einfach falsch liegt. When God says in 2 Corinthians 6:14, wenn Gott in 2. Korinther 6:14 sagt, don't be unequally yoked. Sei nicht ungleich gejocht. But they think, aber sie denken, when I have perfect conditions, aber ich habe doch die perfekten Umstände, with a perfect person, mit einer perfekten Person. I mean, this person is like the most wonderful person in the natural. Diese Person ist einfach die wunderbarste Person im Natürlichen. So you're going to prove God wrong. Also du wirst beweisen, dass Gott falsch liegt? Well, maybe God didn't. Maybe he was speaking generally. Na, vielleicht hat Gott nur generell das gesagt. Maybe there are a few exceptions. Vielleicht gibt es einfach ein paar Ausnahmen. This is the point here. Aber das ist der Punkt hier. God is going to give them the best. Gott wird ihnen das Beste geben. And the best under the best conditions is going to prove God was right. Und das Beste unter den besten Umständen wird beweisen, dass Gott recht hatte. In chapter 9, God uses his providence to send this man to the man of God. Kapitel 9, Gott verwendet seine Vorhersehung, um diesen Mann zu Samuel zu bringen. And in verse 21 of chapter 9, Vers 21 in Kapitel 9, there's even a degree of humility. Es gibt sogar einen Grad von Demut hier. Saul replied, I am not a Benjaminite. Am I not a Benjaminite of the smallest of the tribes of Israel? Und da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels? And my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? Und ist meine Sippe nicht die geringste unter allen Sippen des Stammes Benjamin? Why do you speak to me in this way? Warum sprichst du solche Worte zu mir? Why are you telling me I'm going to be king? I'm a nobody. Warum sagst du mir, dass ich König sein werde? Ich bin doch ein Niemand. In chapter 10, Kapitel 10, in verse 1, he pours the oil on his head. Da gießt er das Öl über seinen Kopf. He kisses him. Und er küsst ihn. And he says, has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? So, und sagt, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Then he gives him three signs. Und dann gibt er ihm drei Zeichen. Two men. Zwei Männer. Then three men will come. Und dann werden drei Männer kommen. And then the group of prophets will come. Und dann wird eine Gruppe von Propheten kommen. Look at verse 6. Vers 6. Chapter 10. In Kapitel 10. Then the Spirit of the Lord will come upon you mightily. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen. And you shall prophesy with them. Und du wirst mit ihnen weissagen. And be changed into another man. Und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Verse 9. Vers 9. Then it happened when he turned his back to leave Samuel. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen. God changed his heart and all those signs came about on that day. Da gab ihm Gott ein anderes Herz und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. Look at verse 24. Schaut euch Vers 24 an. Samuel said to all the people. Und Samuel sagte zu dem ganzen Volk. Do you see him whom the Lord has chosen? Das seht ihr, wen der Herr erwählt hat. Surely there is no one like him among all the people. Denn keiner ist ihm gleich im ganzen Volk. I have chosen the very best for you. Ich habe den allerbesten für euch ausgesucht. It's going to prove a point. Und das wird jetzt einen Punkt machen. That my word was true. Dass mein Wort wahr ist. I warned you. Ich habe euch gewarnt. And my warning will come true even under the best conditions. Und meine Warnung wird stattfinden oder wird zutreffen, auch wenn die Umstände die besten sind. I mean, God was not reacting. Gott hat da nicht einfach nur reagiert. God didn't find some clown. Gott hat da nicht irgendeinen Clown sich nur some gefunden. Weird guy. Oder irgendeinen eigenartigen Mann. They want a king. I'll give them a king. Sie wollen einen König? Nein, ich werde einen geben. Here's your king. Da ist euer König. Take that. Nehmt den. No, God said there's no one like him in all the land. Nein, Gott sagt, es gibt keinen einzigen in dem ganzen Volk. So all the people shouted and said, long live the king. Da jauchzte das ganze Volk und sie riefen, es lebe der König. On top of that, look at verse 26. Und noch dazu, schaut euch Vers 26 Saul an. Saul also went to his house at Gibeah. Auch Saul ging in sein Haus nach Gibeah. And the valiant men whose hearts God had touched went with him. Und mit ihm zogen die vom Heer, deren Herz Gott gerührt hatte. God was giving him everything. Gott hat ihm alles gegeben. Every advantage. Allen Vorteil. Chapter 11. Kapitel 11. There's a crisis. Da kommt jetzt eine Krise. Nahash is coming against one of the cities of Israel. Der Nahash kommt jetzt gegen eine der Städte von Israel. Jabesh. And he surrounds the city. Und er umzingelt die Stadt. And he says, I want to make a covenant with you. Und er sagt, ich möchte ein Bündnis mit euch schließen. You will serve me. Ihr werdet mir dienen. People of Jabesh said, okay, we'll serve you. Und die Leute von Jabesh sagen, ja, okay, wir dienen dir. He says, yeah, but you have to poke out one of your eyes, all the men, the right eye. Aber Jabesh sagt, aber ihr müsst euch alle das rechte Auge ausstechen. All the men of the city have to gouge their right eye out. Alle Männer der Stadt müssen sich ihre rechten Augen ausstechen. So brutal days. Das waren brutale Tage damals. And God gives Saul an opportunity. Und Gott gibt Saul eine Möglichkeit. In verse 6, then the Spirit of God came upon Saul mightily when he heard these words, and he became very angry. Vers 6, da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Which is a great verse to prove that you can be angry in the Lord. Das ist ein großartiger Vers, ist, um zu beweisen, dass man auch im Herrn zornig sein kann. So he wins this great victory. Also gewinnt er diesen großen Sieg. Wonderful victory. Einen wunderbaren Sieg. And life goes on. Und das Leben geht weiter. I want to read one thing here. Skip to chapter 13. Geht weiter zu Kapitel 13. Saul was 30 years old. Saul war jetzt 30 Jahre alt. When he began to reign. Wie er begonnen hatte zu regieren. And he reigned, it says, 42 years over Israel. Und es heißt, dass er 42 Jahre lang über Israel regiert hat. Is that what yours says? Or 2 years? 2 Jahre. Yeah, exactly. The 40 is in italics. Also das 40 im Englischen, das ist in Klammer so oder actually, kursiv. Yes, so he reigned 2 years. Also eigentlich hat er 2 Jahre regiert. To this point. Bis zu diesem Punkt. So it's 2 years later. Also ist es 2 Jahre später. And he has mighty men. Verse 2, Saul chose for himself 3,000 men of Israel. Und Vers 2, also Saul hat sich 3,000 Männer von Israel ausgesucht. Bla bla bla, he was fighting the Philistines. Hat gegen die Philister gekämpft. And then something happens. Und dann ist was passiert. And we'll pick it up at verse 6. Wir schauen Vers 6. And when the men of Israel saw that they were in a strait, for the people were hard pressed, then the people hid themselves in caves, in thickets, in cliffs, in cellars and in pits. Als aber die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, weil das Kriegsvolk bedrängt wurde, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dornsträuchern, in Felsen, in Gewölben und in Zisternen. Also some of the Hebrews crossed the Jordan into the land of Gad and Gilead. Auch gingen Hebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead. But as for Saul, he was still in Gilead, and all the people followed him trembling. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Watch the next 2 verses. Und schaut euch die nächsten 2 Verse an. Now he waited 7 days. Also hat 7 Tage gewartet. According to the appointed time set by Samuel. Bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Now we find this in chapter 10, verse 8 also. Wir finden das auch in Kapitel 10, Vers 8. That Samuel had said to him, wait for me 7 days. Dass Samuel zu ihm gesagt hat, warte auf mich 7 Tage lang. So he was accustomed to this. Also war das gewohnt. Now he waited 7 days according to the appointed time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilead. Also er wartet eben diese 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. And the people were scattering from him. Und das Volk fing an, von dort oben auseinanderzulaufen. So Saul said, da sagte Saul, bring me the burnt offering. Bringt mir das Brandopfer. And the peace offerings. Und die Heilsopfer her. And he offered the burnt offering. Und er opferte das Brandopfer. Is that a big deal? Ist das irgendwas Großartiges? I don't know. Weiß ich nicht. Did he do something wrong? Habe ich was falsch gemacht? I don't know, let's ask Samuel. Na, lass uns den Samuel fragen. It came about as soon as he finished offering the burnt offering that behold, Samuel came. Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern. Siehe, da kam Samuel. This was the end of the seventh day. Und das war das Ende des 7. Tages. Samuel said, wait for me. Samuel hat gesagt, wartet auf mich. It was the seventh day. Es war der 7. Tag. He was under pressure. Er war unter Druck. So he decides that he's going to offer the offering instead of Samuel. Also entschließt er sich einfach, dieses Brandopfer zu opfern statt dem Samuel. And Saul went out to meet him and to greet him. Und Saul ging hinaus ihm entgegen, um ihm einen Segensgruß zu entbieten. But Samuel said, "What have you done?" Und Samuel sprach, was hast du getan? And Saul said, "Well, because I saw that the people were scattering from me." Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief. And that you did not come within the appointed days. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit. And that the Philistines were assembling at Michmash. Während die Philister sich schon bei Michmash versammelt hatten. Therefore I said, da dachte ich, now the Philistines will come down against me at Gilgad. Jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. And I have not asked the favor of the Lord. Und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. So I forced myself and offered the burnt offering. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. I forced myself. Ich habe mich selbst gezwungen und habe es gewagt. My conscience said, don't do this. Mein Gewissen hat gesagt, mach das nicht. But I did it. Aber ich habe es gemacht. Samuel said to Saul, und Samuel sprach zu Saul, you have acted foolishly. Du hast töricht gehandelt. You have not kept the commandment of the Lord your God. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, which he commanded you. Das er dir geboten hat. For now the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. And watch the next few words. Und schaut euch jetzt die nächsten paar Worte an. But now your kingdom shall not endure. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. How many people's ministries will not endure? Wie viele Dienste von wie vielen Menschen werden nicht bestehen? How many churches will not endure? Wie viele Gemeinden werden nicht bestehen? How many families will not endure? Wie viele Familien werden nicht bestehen? How many marriages will not endure? Wie viele Ehen werden nicht bestehen? The way that God intended them. So wie das Gott sich gedacht hat. His kingdom endured. Sein Königtum for about 40 years or so. Hat bestanden für ca. 40 Jahre. But it would have endured through the centuries. Aber es hätte durch die Jahrhunderte hindurch bestanden. But now it will not endure. Aber jetzt wird es eben nicht bestehen. Do you know why? Wisst ihr warum? What is so terrible about this sin? Was ist so furchtbar an dieser Sünde? What does it mean to us? Was bedeutet das uns? I mean, okay, come on. He was afraid. Na komm schon, hat sich einfach gefürchtet. He was under pressure. Er war unter Druck. Samuel was delaying. Und der Samuel hat sich einfach Zeit gelassen oder war spät dran. Es war schon das Ende des siebten Tages. So he took the offering and he offered it to God. Also nahm er einfach das Opfer und hat es Gott geopfert. What's the big deal? Was ist da so furchtbar dran? It's a big deal. Es ist furchtbar. The application for us. Die Anwendung für uns. Samuel represents Jesus Christ here. Samuel repräsentiert hier Jesus Christus. You don't take the place of Jesus Christ. Du nimmst einfach nicht den Platz von Jesus Christus ein. In anybody's life. In dem Leben von irgendjemandem. This is a big deal. Das ist eine große Sache. And he committed this sin. Und er hat diese Sünde begangen. And because he did that. Und weil er das gemacht hat. God said, hat Gott gesagt, God would have established your kingdom forever. Gott hätte dein Königtum für immer bestehen lassen. But now it will not endure. Aber jetzt wird's nicht bestehen. Now if you look back on all the advantages that God gave Saul. Und wenn er jetzt zurückschaut auf all diese Vorteile, die Gott dem Saul gegeben that hat. God gave him by grace. Die Gott ihm durch seine Gnade gegeben hat. God does the same thing for us. Gott macht dasselbe für uns. He gives us every advantage. Er gibt uns jeden Vorteil. He anoints us. Er salbt uns. To speak his word. Sein Wort zu sprechen. His providence guides us. Seine Vorhersehung führt uns. He puts things on people's hearts to help us. Er legt Dinge Leuten aufs Herz, um uns zu helfen. All of these things testifying that God is for us. Und all diese Dinge zeugen davon, dass Gott für uns ist. But all of that can never justify. Aber all das zusammen kann niemals rechtfertigen. Me playing God in someone else's life. Dass ich Gott in dem Leben von jemand anderem spiele. There's only one mediator between God and man, and that's Jesus Christ. Es gibt nur einen einzigen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, und das ist Jesus Christus. John the Baptist said, I must decrease and he must increase. Johannes der Täufer hat gesagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. The emphasis is never on the man of God. The emphasis must always be on the God of the man. Die Betonung oder die Wichtigkeit liegt niemals auf dem Mann Gottes, sondern immer auf Gott in dem Mann. Saul was anointed. Saul war gesalbt. He spoke the word. Er hat das Wort gesprochen. They said, "Wow, is Saul among the prophets?" Und die haben gesagt, Wahnsinn, ist Saul unter den Propheten? The son of Kish? Der Sohn von Kish? Among the prophets? Unter den Propheten? God will anoint his word whenever we speak it. Gott wird sein Wort salben, wann auch immer wir es sprechen. If we trust him. Wenn wir ihm vertrauen. That does not justify. Das rechtfertigt aber nicht. Or validate. Oder ja, rechtfertigen. Me playing God in someone's life. Dass ich Gott in dem Leben von jemand anderem and spiele. And I think right there is the huge mistake. Und ich glaube, genau hier ist der große Fehler. Where I have all the confirmation from God, wo ich alle Bestätigung von Gott habe. But one thing lacks, aber eine Sache fehlt. What we talked about 2 weeks ago, und darüber haben wir vor 2 Wochen gesprochen. In James chapter 3, in Jakober 3. The meekness of wisdom, die Sanftmut der Weisheit. Meekness, Sanftmut. God will do it. Gott wird es tun. Now turn to 1 Kings 5. Schaut mal in 1. Könige 5. God will do it. Gott wird es tun. The natural mind, when it gets into a situation, die natürliche Gesinnung, wenn sie in eine bestimmte Situation kommt, will always start to play God in people's lives, wird immer anfangen, Gott in dem Leben von anderen Menschen zu spielen. Through the law. Durch das Gesetz. Matthew 23:2. Matthäus 23:2. Jesus said that the Pharisees sit in the seat of Moses. Sagt Jesus, dass die Pharisäer im Sitz von Moses sitzen. Playing God in people's lives. Und spielen Gott im Leben von anderen Menschen. Now I'd mentioned last time that 1 Samuel 7:13. Ich habe letztes Mal erwähnt, dass im 1. Samuel 7 that the Philistines never came within the borders of Israel all the days of Samuel. Dass die Philister niemals innerhalb der Grenzen von Israel gekommen sind während der Zeit von Samuel. Then in chapter 14, dann in Kapitel 14, we read this in verse 52, lesen wir Folgendes in Vers 52. And the war against the Philistines was severe all the days of Saul. Und der Kampf gegen die Philister war sehr schwer die ganzen Tage von Saul. 1 Samuel 14, verse 52. Ja, und der Krieg gegen die Philister war schwer alle Tage Sauls. What a contrast. Was für ein Kontrast. The Philistines never entered the borders of Israel all the days of Samuel. Die Philister sind niemals innerhalb der Grenzen von Israel gekommen während der Tage Samuels. Samuel represents Jesus Christ. Samuel repräsentiert Jesus Christus. The prophet priest. Der Prophet Priester. When he is the head of my home, wenn er das Haupt meines Hauses when ist, he's the head of the church, wenn er das Haupt der Gemeinde ist, when we adore him, wenn wir ihn anbeten and worship him, und ihn anbeten, and everyone is encouraged to follow him, und jeder ermutigt ist, ihm zu folgen, to be led by him, von ihm geführt zu werden, that he has a will, dass er einen Willen hat, that he places us in the church, dass er uns in der Gemeinde platziert, not the pastor, nicht der Pastor, it's not my plan, es ist nicht mein Plan, I'm not moving people like chess pieces on a board, ich bewege nicht Leute wie Schachfiguren. Yeah, Jesus has called us together. Jesus hat uns zusammengerufen. It's his church. Es ist seine Gemeinde. 1 Corinthians 12. 1. Korinther 12. Verse 13. Vers 13. The Holy Spirit has chosen each one. Der Heilige Geist hat jeden ausgewählt. And gifted each one. Und jeden begabt. So that we become a body. Damit wir ein Leib werden. Somebody's a finger. Jemand ist ein Finger. I don't know who the finger is. Ich weiß nicht, wer der Finger ist. But if we build everyone up to walk with God. Aber wenn wir jeden aufbauen, mit Gott zu gehen. With the prophet priest. Mit dem Prophetenpriester. And we wait on him. Und wir auf ihn warten. Courageously. Mutig. Jesus will reveal his will. Dann wird Jesus seinen Willen zeigen. He's the one between us and the Father. Er ist derjenige, der zwischen uns und dem Vater steht. Let's wait. Lasst uns einfach warten. Let's not force this thing. Lasst uns nicht diese Sache erzwingen. It's his plan that he will reveal in his time. Es ist sein Plan, den er in seiner Zeit offenbaren wird. Let's rest. Lasst uns einfach rasten. Oder? Should we just take it in our hands? Oder sollen wir das einfach in unsere eigenen Hände nehmen? Why don't we just take a shortcut here? Warum machen wir nicht einfach eine Abkürzung? We're under a lot of pressure. Wir sind unter viel Druck. Why don't we just forget this thing about being led by the Spirit? Warum vergessen wir nicht einfach diese Sache vom Geist geführt zu werden? And letting peace reign in the heart. Und den Frieden im Herzen regieren zu lassen. Why don't I just play God in people's lives? Warum spiele ich nicht einfach Gott im Leben von anderen Menschen? I think I can do a good job. Ich glaube, ich kann das ganz gut machen. I'll just start telling everybody what to do. Ich sage jetzt einfach den Leuten, was sie tun sollen. And that'll be easy for you because that'll take all the pressure away from you having to walk with God. Und das wird für euch auch leichter, weil dann habt ihr nicht mehr diesen ganzen Druck, dass ihr einfach mit Gott gehen müsst. What about that? Wie wär's damit? Yeah, that'd be easy. Yeah. Ja, das wäre leicht, das wäre super. Right? And our ministry will not endure. Und unser Dienst wird nicht bestehen. And there are people who would rather have it that way. Und es gibt Leute, die es lieber so hätten. Trust me, I've talked to them. Vertraut mir, ich habe mit ihnen gesprochen. They would rather be told what to do. Ihnen wäre es lieber, wenn man ihnen sagen würde, was sie tun sollen, than to be led by God, anstatt dass sie selbst von Gott geführt with werden, joy and peace. Mit Freude und Frieden. Now, look at 1 Kings chapter 5. Schauen wir jetzt in 1. Könige 5. This is David. Da ist David. Verse 4. Vers 4. But now the Lord my God has given me rest on every side. Nun aber hat Jahwe, mein Gott, mir Ruhe geschafft ringsum. There is neither adversary, da ist kein Widersacher, nor misfortune. Und kein schlimmes Begegnen. Solomon speaks of Jesus Christ. Salomon spricht von Jesus Christus. So did David. Und so auch David. David and Solomon both represent Jesus Christ. David und Salomon repräsentieren beide Jesus Christus. David as the warrior. David als der Kämpfer. Jesus Christ coming in his passion. Jesus Christus kommt in seiner Leidenschaft. And Solomon represents Jesus resting in his glory. Und Salomon repräsentiert Jesus, der in seiner Herrlichkeit ruht. So here's Samuel. Also hier ist Samuel. Philistines never enter his borders. Die Philister sind nie in seine Grenzen hineingekommen. Here's Saul. Und da ist Saul. All the days of his life. Alle Tage seines Lebens. There is severe conflict. Gibt's ganz furchtbaren Konflikt. And here's Solomon. Und da ist Salomon. Because of David. Wegen David. Rest on every side. Frieden auf jeder Seite. The anointing of God. Die Salbung Gottes. To speak his word. Sein Wort zu sprechen. Does not give me the right. Gibt mir nicht das Recht. To play God in anybody's life. In dem Leben von irgendjemandem Gott zu spielen. God moving in our midst. Gott, der sich in unserer Mitte bewegt. Does not give us the right. Gibt uns nicht das Recht. To play God in anybody's life. Gott in dem Leben von noch nur irgendjemandem whether zu spielen. It's my children or my husband or my wife. Ob es jetzt meine Kinder oder mein Ehemann oder meine Ehefrau ist. You picture this again. Stellt euch das vor. That Saul is waiting for Samuel. Dass Saul auf den Samuel wartet. And everything is kind of falling apart. Und alles fällt da so auseinander. And he decides. Und er entschließt sich. Oh, I have to pull the people to me. Ich muss die Leute irgendwie zu mir ziehen. How do I pull them to me? Wie mache ich das? I'll offer the sacrifice. Ich werde einfach das Brandopfer opfern. He was using the sacrifice to manipulate the people. Er hat das Opfer verwendet, um Leute zu manipulieren. He wasn't offering the sacrifice. Er hat nicht wirklich das Opfer geopfert. As Samuel would have offered it. So wie das der Samuel getan hätte. He was offering it as an effect. Er hat es einfach als Effekt geopfert. He wanted to draw the people to himself. Er wollte die Leute zu sich selbst ziehen. He wanted to manipulate them to do his will. Er wollte sie manipulieren, seinen Willen zu tun. I wonder how often that occurs in our lives. Ich frage mich, wie oft das in unserem Leben passiert. Where we refuse to wait. Wo wir einfach es verweigern zu warten. And God puts us to the test. Und Gott testet uns. And he came at the end of the seventh day. Und er kam am Ende des siebten Tages. And the battle was severe. Und die Schlacht war ganz schrecklich. And God was testing him. Und Gott hat ihn getestet. Will you stoop? Wirst du dich niederbeugen? And play God in their lives? Und Gott in ihrem Leben spielen? Or will you trust me? Oder wirst du mir vertrauen? Now, you could imagine for us today. Und ihr könnt euch vorstellen für uns heute. That somebody, dass irgendjemand, would have the boldness, die Courage hätte, to take upon themselves auf sich selbst zu nehmen, the right das to Recht, dictate to a believer einem Gläubigen zu diktieren, what they should be doing was with sie tun their sollen life. Mit ihrem Leben. When only Jesus Christ has that right. Wenn nur Jesus Christus dieses Recht hat. He is the head of the church. Er ist das Haupt der Gemeinde. Ephesians 4:15. Epheser 4:15. He's the head. Er ist das Haupt. All things flow from him. Alle Dinge fließen von ihm. We are the body. Wir sind der Leib. And for somebody und für jemanden, to panic, dass er einfach in Panik gerät, and to take this right upon themselves, und dieses Recht auf sich zu nehmen, because something's not happening, weil irgendetwas nicht passiert, something's not working, irgendwas funktioniert nicht so, it's not growing like I would want it to, es wächst nicht so, wie ich das gern hätte. And then make that decision in their mind. Und dann diese Entscheidung in ihren Denken zu treffen. I didn't want to do this. Ich wollte das eigentlich nicht machen. But I made myself do this. Aber ich habe mich selbst dazu gebracht. Cross the line. Einfach diese Grenze zu überschreiten. And play God in people's lives. Und Gott zu spielen im Leben von Leuten. By putting people under the law. Indem man Leute unter das Gesetz stellt. By speaking to people. Indem man zu Leuten spricht. Like they were God. Als ob man selbst Gott wäre. And when we put people under the law, und wenn wir Leute unter das Gesetz stellen, you know, the environment of grace, die Umgebung der Gnade, means bedeutet, that I give people the right to fail. Dass ich Menschen das Recht gebe zu fallen. I don't even give them. Actually, God gives them the right to learn from their mistakes. Eigentlich tue ich das gar nicht, sondern Gott gibt ihnen das Recht, von ihren Fehlern zu lernen. And Jesus is leading us. Und Jesus führt uns. In guiding each one of us. Und leitet jeden von uns. And he's called us together to be a living organism. Und er hat uns zusammenberufen, ein lebendiger Organismus zu sein. Working together. Wir arbeiten zusammen. He's the head. Er ist das Haupt. He knows, er weiß, why he's brought parts together. Warum er verschiedene Teile zusammengeführt hat. And we're waiting and watching how he forms the body. Und wir warten und schauen zu, wie er den Leib formt. Who he's called in. Wen er hereinberufen hat. What they are to do. Was wir tun sollen. It's his body. Es ist sein Leib. But then we decide. Aber dann entschließen wir uns. No. I'm not going to wait on him. Ich werde nicht auf ihn warten. I'm going to take charge. Sondern ich werde das jetzt in die Hand nehmen. And the ministry does not endure. Und der Dienst besteht nicht. It endures for a little while. Es besteht vielleicht für eine Weile. But not for a long time. Aber nicht für lange. The spiritual atmosphere in the family doesn't endure. Die geistliche Atmosphäre in der Familie besteht nicht. The spiritual atmosphere in the marriage does not endure. Die geistliche Atmosphäre in der Ehe besteht nicht. The person's personal ministry to the body of Christ does not endure. Der persönliche Dienst dieser Person an den Leib Christi besteht auch nicht. But it's so wonderful to know. Aber es ist so wunderbar zu wissen, that we don't have to be like that. Dass wir nicht so sein müssen. We can wait. Wir können warten. We can trust him. Wir können ihm vertrauen. We can look to Samuel, wir können zu Samuel schauen, who is Jesus, der Jesus ist, and say, Lord, intercede on our behalf. Und sagen, please. Herr, bete für uns. I don't want to fight this battle. Ich möchte diesen Kampf nicht kämpfen. You are the mediator between God and man. Du bist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Please, intercede on my behalf. Bitte, bete für mich. Instruct me what to do. Und zeige mir, was ich tun soll. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute. That each one of us, dass jeder einzelne von uns, have a living relationship to you. Eine lebendige Beziehung zu dir haben. Through Jesus. Durch Jesus. And Lord Jesus, we thank you. Und Herr Jesus, wir danken dir. You are the head of the church. Dass du das Haupt der Gemeinde bist. You've called us together. Du hast uns zusammengerufen. We thank you that you are there for each one of us. Wir danken dir, dass du da bist für jeden einzelnen von uns. Protect our hearts, Lord. Beschütze unsere Herzen, Herr. From ever committing that sin. Dass wir jemals diese Sünde begehen. Of playing God in people's lives. Gott in dem Leben von anderen Menschen zu spielen. Stepping into your place. In deinen Platz zu steigen. Dictating to people. Und Leuten zu diktieren. What they should be doing. was sie tun sollen, what they should be believing, was sie glauben sollen, where they should be, wo sie sein sollen. Father, we pray, Vater, wir beten, that your spirit would reign in our midst, dass dein Geist in unserer Mitte regieren würde, all the more. Umso mehr. We thank you tonight. Wir danken dir heute. Thank you for being our Savior. Danke, dass du unser Retter bist. Thank you for being the head of the church. Danke, dass du das Haupt der Gemeinde bist. Thank you for sacrificing your own body. Danke, dass du deinen eigenen Leib geopfert hast. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken für unser Herzen. As preventive medicine. Als ein vorsorgende Medizin. For the future, we pray. Für die Zukunft, das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.